hallo, wieder mal zum lauschigsten aller Museumspodcasts, dem Museum-Bug. Da sind wir wieder. Was ist der Museum-Bug? Ein Podcast, in dem Matthias, Martha und Jörg in Museen und Ausstellungen unterwegs sind und sich kurz danach zusammensetzen und darüber für euch zu reden. Und natürlich auch ein kleines Bierchen dazu zu trinken, ne? Hast du schön gesagt, ja. Sehr gut, ne? Ah. Das hättest du es auswendig gelernt. Grüßchen. Dankeschön. Wisst ihr, wo mir das Neumarkter Lamsbräu am besten schmeckt? Im Kombrink. Da sind wir jetzt nämlich wieder. Ja. In der schönsten aller Altstadtkneipen, hätte ich fast gesagt. Das stimmt nicht ganz. In der Innenstadt, ne? Ja, genau. Es ist ein nettes Café-Bistro, in dem sich freie Geister wie wir einfinden, um zu reden und zu philosophieren. Ja, ganz genau. Ich habe auch meinen Mr. Wichtig-Schal jetzt gerade nicht dabei. Nee. Das fehlt mir so ein bisschen. Na egal, wir haben ja schon echt lange nicht mehr gesendet, ne? Schon lange nicht mehr. Also für mich kommt es so vor, als wäre es irgendwie im letzten Jahrtausend gewesen. Das hat auch natürlich auch Gründe. Krankheiten waren dabei. Krankheiten aber auch. Klimawandel, Terminschwierigkeiten und, aber jetzt sind wir ja wieder da. Das ist der Zauber des Podcasts, ist ja, dass ihr das, zeitsouverän, hören könnt. Ja. Vielleicht ist auch gar nicht viel Zeit vergangen. Vielleicht habt ihr uns vor 5 Minuten erst gehört. Das ist super. Das hatte ich gar nicht bedacht. Das ist wie in so einer Timeschleife bei Star Trek. Genau. Da guckt ein bisschen viel Star Trek momentan. Das ist auch passiert in den letzten Monaten. Ich hatte keine Zeit, zum Podcast aufzunehmen. Aber jetzt bin ich bei der 4. Staffel. Und du hast auch, um direkt mal über das Aktuelle zu sprechen, du hast auch eine neue Frisur. Ja, es sieht so ein bisschen Vulkanier-mäßig aus. Ja, genau. Du brauchst nur noch die spitzen Ohren und dann siehst du aus wie eine Vulkanierin. Wenn ich jetzt auch noch so unemotional wäre, dann... Ja. Ja, ich bin, glaube ich, das... Vom Vulkanier-Sein am weitesten entfernte humanoide Wesen in der Galaxie. Du lässt heute einfach die Vernunft sprechen. Während Matthias und ich total austicken dürfen, bist du die Vernünftige, okay? Ich kann es ja mal versuchen. Sendungskonzept. Nee, aber wie bei jedem Mal haben wir ja wieder unsere 3 Teile. Und der erste Teil geht ja um die ganzen Sachen, die passiert Matthias sind. Matthias oder genau. Der erste Teil ist der Matthias-Teil, der zweite der Jörg und der dritte der Martha-Teil. Ach ja, ich bin immer wieder zum Schluss, ja. Obwohl das Beste kommt ja immer zum Schluss. Nein, aber es coole ist so, Basteltipps. Es ist so lange Zeit jetzt vergangen und es sind echt ein paar Sachen passiert. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir vorangekündigt, dass einer von uns, ich gucke Matthias an, irgendwie in Hamburg auf so einem Digitalitätstreffen war oder so. Was war das nochmal? Ja, kannst du noch kurz rüber berichten? Große deutsche Digitalkonferenz. Genau. Beide waren da. Nee, da warst du auf der Bühne und hast über Podcast geredet. Ich war nicht allein auf der Bühne. Also ganz generell war das an der HU. Hamburg Open Online University. Ah ja. Ist gar nicht so online, wie man denkt. Die haben richtig Räume und Gebäude und so. Und da gab es das Startcamp, was ziemlich cool ist. Das gibt es wohl überall. Unter anderem eben da. Und Thema war irgendwie so Kultur für alle. Und wie macht man das eigentlich? Was gibt es da für Techniken? Und da durfte ich mit dem lieben Christian Friedrich, schöne Grüße an dieser Stelle, ich habe auch die Hand gehoben gewunken. Das hast du jetzt nicht gesehen, aber es ist passiert. Haben wir eine Session gemacht. Das war nämlich ein Barcamp zum Thema Macht mehr Podcasts. Und das war sehr, sehr nett. Und da habe ich auch viele nette Leute getroffen, auch den Carsten vom St. Pauli Museum zum Beispiel und auch Leute vom Archäologischen Museum aus Hamburg, also ganz viele Museen auch da vertreten und das hat echt Spaß gemacht und da könnt ihr euch auch demnächst, glaube ich, auf der Seite vom Startcamp gibt es ein paar Informationen zum Thema Podcasting und wie macht man das eigentlich. Da kann man auch dich auf der Bühne sehen mit Fotos. Es wird, glaube ich, ein kleines Video geben, wo man den Christian und mich sieht, wo wir kurz sagen, was wir gemacht haben. Bewegtbild. Und und es wird halt so ein paar Informationen zum Thema geben, wie macht man eigentlich Podcasts und was braucht man da dafür, so ein paar Anfängertipps. Und ich meine, Martha und ich waren ja nicht dabei, aber hast du eine gute Figur gemacht? Also hast du den Museum-Bug gut über die Bühne bekommen? Nee, das war echt ganz cool, wir alle so, also es waren viele interessierte, vielleicht zukünftige Podcasterinnen auch dabei und man merkt irgendwie, das Thema Podcast ist im Kulturbereich irgendwie angekommen. Doch viele wissen noch nicht so ganz genau, für wen mache ich das eigentlich, wen erreiche ich damit, was kann ich damit erzählen, und das war echt ganz nett. Das ist mir bei uns bisher heute auch noch nicht klar, ne? Wen erreichen wir überhaupt mit? Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Dann gab es noch die lange Nacht der Museen in Berlin. Oh, die ist schon ewig lange her. Da war es noch warm draußen. Ja, da war es richtig heiß. draußen. Aber was ich ja ganz gerne mal machen würde, ist, ich würde ja gerne mal eingeladen werden, wink, wink, natsch, natsch, um irgendwie mal so lang nach dem Museum nach Hamburg oder nach München zu fahren und dann da nachts durch die Museen zu tingeln und dann darüber zu sprechen. Mhm. Zur gleichen Zeit wie Berlin. Nö, das ist, also Berlin ist ja die Mutter aller Museumsnächte, so, aber es gibt es woanders auch. Das hört sich wohl anrüchig an. Nein. Genau, und das hätte deine Mutter geht ins Museum. genau, und das fände ich aber mal ganz nett, weil ich finde, also wir sind ja alle so Museumsnasen, das heißt, viele sind entweder. Also, ich nicht. Ja, gut, du bist. Du arbeitest auch nie bei der langen Nacht, ne? Nö. Nö, das habe ich mir abgeschminkt. Das ist unter das meiner Würde. So. Ja, aber so also ganz generell, ich finde lange nach dem Museum ist super cool und es gibt immer so ein umfassendes Programm, aber man hat halt nie Zeit, da hinzugehen, weil man ja selbst irgendwie am Arbeiten ist. Und deswegen finde ich das ganz nett. Vielleicht aber fahren wir da mal wohin. Echt so ein Impact, wie er hofft? Also, Impact. Impact. Kann man das essen? Nein, aber ist es so echt, dass andere Zielgruppen da auf einmal ins Museum latschen und das alle so, oh, Museum ist so toll. Nee, das nach nicht. Der langen Nacht gehen die dann nochmal ins Museum und denken so, oh, das Museum ist ja voll langweilig, hier ist, fehlt die Musik und die Party. Das ist eine gute Frage. Machen die eigentlich irgendwelche Datenerhebungen davon? Ist viel zu aufwendig. Das wird, da wird dann schon Daten erhoben, aber also jetzt aus meiner Warte heraus würde ich behaupten, es ist ein Publikum, es ist ein Event-Publikum irgendwie, die haben einen anderen Anlass dahin zu gehen und nutzen die Gelegenheit, einmal einen Fixvertrag auszugehen und dann möglichst viele Museen in einer Nacht zu erleben. Ja. Das heißt aber nicht, dass man dann nochmal ins gleiche Museum geht, aber man hat vielleicht einen guten Eindruck vom Thema Museum und geht dann halt in ein anderes. Verstehe. Boah, das ist auch wieder, ich nehme denen da jetzt komplett die Datenanalyse ab, die brauchen das gar nicht mehr machen vor der langen Nacht. Ja, wenn die sich das hier anhören, dann kannst du da direkt anfangen zu arbeiten. Genau, dann, ich war ja noch auf der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Da gab es, glaube ich, auch was mit Podcasts, aber das habe ich mir nicht angeschaut. Langweilig. Andere Podcasts. Nee, ich bin tatsächlich, es gibt ja auch einige Stände von Museen, also namentlich auch von so größeren Angelegenheiten, nicht nur hier preußischer Geburtsbesitz ist da, sondern tatsächlich auch die größeren Brüder und Schwestern aus Übersee, zum Beispiel das München. München. Nee, aber das MoMA und ne, wie sie alle heißen und auch aus London hier. Tate, genau. Und habe mir da mal angeguckt, was die da so für Bücher machen, aber habe ich gesehen, die machen auch Bücher wie vor 30 Jahren auch schon, nämlich große, in Schweinsleder gebundene, 1000 Kilo schwere, in Schweinsleder gebundene, auf Pergament geschriebene Bildbände zur Ausstellung oder irgendwelche Begleitbände oder so. Also es war schon ganz lustig, auch mal mit denen so zu sprechen, aber ja, Museum Back war da, habe ich da leider nicht so promoten können. War aber interessant, ich war zum ersten Mal dort. Genau, da waren wir noch. Und was haben wir noch? Ich war in München. Du warst auch noch in München. Ich war ja Ehrengast, das wussten die anderen dort nicht. Das habe ich ja schon mal angekündigt. In München, also generell, also Münchner Empfang. Ja, Münchner Empfang, das ist ja, wenn man kommt und mit dem Diesel vorfährt. Mhm. genau, da war ich auf der ICOM Deutschland Jahrestagung, da gab es ja diesen großen Eklat. Zum Thema Politikum. Das große Thema war ICOM plant eine neue Museumsdefinition. Ja. Denn das ist es, was uns alle rumtreibt. Schlaflose Nächte, schweißgeballt, regelmäßig. Ich schlafe auch nur noch 5 Stunden in der Nacht. Deswegen. Halt, ich habe Albträume. Ja, genau. Neue Definition. Ne? Man weiß nicht, was kommt. Es ist Unsicherheit, so wie bei so vielen Sachen heutzutage. Man weiß nicht ganz genau, wo ist die Sicherheit, woran kann man sich festhalten. Wenn die ICOM das nicht richtig definiert, dann auf der ganzen Welt stürzen dann alle Museen ein. Genau. Ist aber auch wie die Futuristen das früher gefordert haben, ne? Alle Museen einreißen. Viele glauben das auch gar nicht, muss man wissen. Viele zweifeln den menschengemachten Einfluss auf die Museumsdefinition an. Zum Beispiel der deutsche Ableger von ICOM. Genau. Ne? Die sagen. Das ist wieder so typisch deutsch. Wo ist die Relevanz jetzt überhaupt? Die Relevanzdebatte, so wie bei Wikipedia. Genau. Da muss das große Museumspaket muss jetzt kommen, sonst. So, auf jeden Fall wurde da eben viel diskutiert und interessant. Also die haben ja zum Beispiel gesagt, so Begriffe wie Inklusion und so sind Modewörter. Genau, Modewörter. Also diese neue Definition, der Vorschlag einer Definition, der von diesem ICOM-Weltverband kam, ist sehr sehr viel offener, sehr viel zukunftsgewandter. Wird auch von Planetary Wellbeing zum Beispiel gesprochen und so. Also Museen als demokratische Orte, die irgendwie dem Planeten und der Menschheit was Gutes tun sollen, was ich ziemlich cool finde. Und ICOM Deutschland sagt, nee, das geht uns ein bisschen zu weit, können wir das mal ein bisschen runterfahren? Und daraufhin gab es eben eine Petition, die dagegen gestartet worden ist, wo man sagt, da stehen wir nicht dahinter und alles. Also eine positive Petition im Sinne von, nein, wir sehen nicht die Haltung von ICOM Deutschland und riesen klar und hin und her. Ja. Und also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also was ihr nicht sehen könnt, Matthias ist gerade hochrot angelaufen. Man merkt, dass es ihm wirklich, dass er da wirklich abgeht. Ja, bin ich auch bekannt für. Genau, und das also war wirklich eine große Diskussion. Das kann man alles nachlesen, wahrscheinlich irgendwo anders noch besser als hier. Davon abgesehen war die Tagung inhaltlich, naja, geht so. Aber sehr, sehr viele coole Leute getroffen, sehr, sehr viele spannende Leute. Genau, also das lohnt sich dann doch trotzdem immer wieder dahin zu fahren. Es waren ja auch knapp 300 Teilnehmer oder sowas, das war schon krass. Okay. Und im Schloss Nymphenburg war das, das war auch sehr schön. Nymphenburg, das hört sich auch so ein Nymphenburg, die Mutter aller langen Nächte. Nein, und dann haben wir aber noch was zusammen gemacht, ne? Ja. Weil wir waren nämlich demonstrieren. Ja, wir waren auf der Demo. Ja, da waren wir auch auf der, Klima, auf der Klimademo. Mhm. Ja. Und haben ein wunderschönes Schild gebastelt. Ja. Ja. Käfer fürs Klima. Käfer fürs Klima und natürlich Kohle ins Museum. Ja, genau. Das ist auch schon sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Mhm. Wir waren ja auch unterwegs mit den lieben Leuten von Museums for Future, hier im Berliner Ableger in dem Fall. Das war ziemlich cool. Da haben wir schon ein bisschen uns auch zusammengetan. Und da könnt ihr auch mal gucken, museumsforfuture.org. Also wenn ihr auch so Museumsleute seid und euch fragt, was ihr machen könnt, um Fridays for Future und so weiter zu unterstützen, dann findet ihr da 10 tolle Tipps, was ihr machen könnt. Ja, gut. Ja, das war, nee, ich weiß nicht, wir haben bestimmt noch zigtausend andere Sachen gemacht, aber das war jetzt vielleicht so das Wichtigste. Jetzt brauche ich erstmal was zum Runterkommen. Genau, was für eine schöne Überleitung. Genau, weil wir waren heute wieder in einem schönen Museum für euch und ein kleines, feines, relaxtes, lauschiges Museum, nämlich dem Hanfmuseum Berlin. Hanfmuseum? In Berlin, im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall in Berlin. Zu Berlin. Genau, da sind wir heute hingegangen, kleines Ding und das ist, wo ist denn das eigentlich nochmal? Mühldamm. Oh ja, das war so krass. Wir sind mit dem Fahrrad hingefahren und wir waren so mitten in der Rush-Hour. Fahrt nicht mit dem Fahrrad hin. Oh, und Leipziger Straße runterfahren mit dem Fahrrad über die Buslinie. Ja, ne? Nehmt lieber euren neuen SUV. Genau, das war eigentlich so ein fliegendes Suizidkommando, was wir da inne hatten. Nehmt euch in Acht vor weißen Mercedes. Das ist unbedingt gefährlich da. Genau, also aber wir haben es gut überstanden und dann sind wir da hingekommen und das ist nochmal, wo das ist im Nikolaiviertel, ne? Ja, genau. Voll schnuckelig. Hinter der Nikolaikirche direkt. Weißt du so? Ja. Ich glaube schon. Ja. Direkt mehr oder weniger hinten dran. Wer weiß, wo das Ephraim-Palais ist. Das ist auch die, da auch in die Ecke, wo das und Rot im Rathaus, genau so. Ja. Genau, also es ist eigentlich super zentral gelegen. Ja. Genau, also ihr könnt es nicht verfehlen. Aber hat momentan die Schwierigkeit, weil da so total viel gebaut wird, dass da irgendwie jede Menge, das ist quasi wie so ein Irrgarten, diese Bauzäune da aufgestellt sind. Man muss sich da erstmal durchfinden und dann kommt man da in den Eingang rein. Und dann ist das eigentlich so ein langer Schlauch. Ne? Über Schläuche hatten wir ja schon mal geredet, wenn ihr euch an unsere Folge über die Kinemathek erinnert. Aber so lang nicht. Nein, so lang nicht. Ein kleines Ding. Und dahinter steckt ein Verlag, hätte ich beinahe gesagt, nee, ein Verein. Mhm. Und man merkt so, das ist alles so ein bisschen, die haben gerade ihren 25. Geburtstag gefeiert. Ja, es hingen auch noch überall so Luftballons. Es hingen noch Luftballons und Luftschlangen irgendwie noch rum, von der Party wahrscheinlich. Aber so ganz süß so. Genau, also die gibt es seit den 90er Jahren. Die Luftballons. So sahen die auch aus. Genau. Die hingen dann noch vom 10-Jährigen. genau, und ja, und dann steht man da so drin, kostet ein paar Euro 50 Eintritt, genau. Jörg hat ja nicht zahlen müssen. Ich habe zahlen lassen. Ja. Also ich finde das schon mal ganz cool, wenn man so auf dieses Museum zuläuft, weil das Logo ist natürlich, wir können das anders sein, so ein großes Hanf. Blatt. Mhm. Und ich weiß, ich spreche immer ganz gerne darüber. Was habt ihr euch denn erwartet, als ihr da hingekommen seid? Weil ich finde, man hat. Also deine Erwartungen immer. Ich finde immer, man hat immer so ein. Also man denkt automatisch, das wahrscheinlich wird das so ein Kiffermuseum sein, irgendwie. Nee, das habe ich nicht gedacht. Naja, ich dachte halt, das ist so vielleicht so ein Museum, was da halt auch irgendwie ist, um die Touris abzugreifen, weil irgendwie Berlin, wir sind so cool und so wild und dann machen wir so ein Kiffermuseum hin. Ich musste halt immer an diese ich war dieses Jahr war ich in Prag. Ja. Und da gibt's halt auch an jeder zweiten Ecke ist da irgend so ein kleines Mini-Museum, wo dann immer irgendwie hier ist das Foltermuseum. Zwei Räume und vorne dran halt irgendwie Shop. Hier, genau. Deine Foltermaschine kaufen. Ja, aber Schatz, habe ich gerade angebracht. Oh, was Neues für unseren Keller. Aber ihr kennt doch auch, es gibt doch in so manchen Orten gibt es so diese Tourist-Traps, wo einfach so, da ist ein Shop und dann irgendwie so zwei Räume vorne dran und es steht Museum vorne dran. Mhm. Und man denkt sich, okay, ihr habt das halt hingeschrieben, damit es in irgendeinen Reiseführer kommt wahrscheinlich und die Leute dann da hingehen. Also du dachtest, es wäre eher so ein Hanfshop, wo man so ein bisschen Gras kaufen kann. Naja, das ist ein Headshop. Ja. Nein, ich dachte halt, das sind vielleicht so zwei Räume und wahrscheinlich ein großer Shop vorne dran. So habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Da werden die Dealer vom Girlie ausgebildet. Genau, das ist ein Ausbildungsbetrieb. Nee, ich hatte schon gedacht, dass das ein bisschen komplexer ist, das Ganze, weil ich irgendwie auch schon mal über die Jahre hinweg auch immer mal wieder das gelesen hatte. Und ich wusste schon, dass die auch irgendwie so ein bisschen so eine Mission irgendwie haben, sag ich mal. Also natürlich klar, über irgendwie die Kultur und Nutzpflanze, Hanf irgendwie zu informieren. Aber was man ja auch, kommen wir vielleicht gleich noch zu, irgendwie auch gemerkt hat, ist, dass die, also ne, Thema Legalized ist für die halt ein großes Ding, was sie in der Ausstellung eben halt auch historisch, aber auch durchaus aktuell darstellen und die da aber auch eine ganz dezidierte Meinung zu haben, nämlich ja klar, Legalized. Ne? Du hast das erwartet. Was habe ich erwartet? Ja, ich habe das auch so ein bisschen erwartet. Ehrlich gesagt finde ich es witzig, dass es an diesem Standpunkt, in diesem Standort ist. Mhm. Weil mit diesem Legalized und mit diesem, wir sind ein Verein und wir wollen das und so, da dachte ich eher, das gehört irgendwie nach Kreuzberg ja. Oder irgendwie in Girlie-Nähe oder so. Ja, das mit dem Girlie ist, glaube ich, erst später gekommen. Naja, aber ja, vielleicht finden sie es ja auch gar nicht so toll, dass da gedealt wird, weil sie wollen es ja legalisieren. Egal. Aber dass es so mitten im Touri-Zentrum ist, im Alex und ja, aber es ist auch da nicht hätte so ich es nicht erwartet. Also hätte ich das Museum nicht erwartet. Ist das so richtig Touri-Zentrum? Ich meine, das ist diese Riesenstraße, diese Leipziger Straße, tausendspurig und sind da wirklich, also und das ist halt, ja, das macht halt quasi an der Grenze zum Nikolaiviertel. Das ist zwar noch ein Gebäude, was im Nikolaiviertel steht, aber eigentlich auch schon, guckt schon sozusagen nach draußen. Ich weiß gar nicht, ob da so viele Leute, so viele Touristen. Ich habe den Kollegen an der Kasse gefragt und er meinte, ja klar, Touristen sind da irgendwie auch, aber keine Ahnung, jetzt sind halt viele Schulklassen zum Beispiel auch irgendwie da gewesen, ne, die da irgendwie durchgegangen sind. Also so richtig weiß ich gar nicht, ob Touristen deren Hauptbusiness irgendwie ist. Nicht. Man fragt sich so ein bisschen, wie die Schulklassen dazu kommen, also ob da wirklich so coole, aufgeklärte Lehrer sind, die sagen, hey, lass uns das mal anschauen. Na, steht wahrscheinlich im Curriculum auch, oder? Achso, das würde ich eher... Geht ins Handschuhmuseum. Glaube ich eher nicht. Ich nehme eher an, dass das so Schulklassen sind, die sind auf Berlinfahrt und dann dürfen die sich ein Museum selbst raussuchen und sagen, okay, wo gehen wir hin? Gehen wir mal ins Handschuhmuseum. Ah, okay, das kann natürlich auch sein. Nichtsdestotrotz, wir sind eigentlich sehr nett empfangen worden vorne auch. Das war auch so geil, wir kamen rein und... So, man geht so um die Ecke und dann ist so eine ganz kleine Kasse da und dann sitzt jemand hinter dieser Kasse, wo ich gedacht habe, ja genau, so sitzt da jemand im Handmuseum, arbeitet, oder? Ja, klar. Also, total relaxed mit seiner Cappy und seinem großen Hoodie. Ja. Und seinem handfarbenen Pulli. Und seinem handfarbenen Pulli, genau. Schöne Grüße übrigens nochmal, wenn du das hörst. Der coole Typ. Super nett. Danke für deinen... Überhaupt alle Mitarbeiter super relaxed und cool drauf. Also das ist genau, das habe ich schon erwartet. Ja. Also so, ich hätte nicht erwartet, dass so diese aufgeregten, so wie hier Gemäldegalerie oder so. Also es ist auf jeden Fall das Gegenteil von geleckt, ja. Sondern es ist halt flauschig, gemütlich, ja, oh, ein bisschen gemütlich. Nur abgegrabbelt alles und aber irgendwie, also auch ein bisschen warm, ne, vom Gefühl her, man wenn man da so durchgeht. Man kommt so richtig runter. Es riecht auch so ein bisschen nach Dope, weil die haben da auch so ein Grow Room. den man sich durch ein Schaufenster anschauen kann. Das ist das Highlight schon verraten. Oh. Ah. Okay, wenn ich mit den Fingern schnipse, habt ihr das Video vergessen? Okay, also dann geht man da so. Stehen geblieben. Genau. Okay, aber ich meine, einen Shop haben die natürlich irgendwie trotzdem auch und so weiter. Und es gibt wohl auch irgendwie ein Café, das war aber irgendwie noch zu. Aber es ist, also wahrscheinlich kann man da auch so rein, aber an sich haben die, ist das der Großteil des Ganzen, ist wirklich eine, weiß ich, 6-, 7-, 8-räumige Ausstellung zum Thema Hanf. Und zwar Hanf in der weitesten Form als Nutzpflanze, ja. Und wobei der Nutzen ja eben vielfältig ist. Nutzpflanze, aber auch, naja, obwohl kann man das so trennen, ich meine, der Konsum als Droge und so wird natürlich auch, genau, ist, der, auch ein, Konsum, ist auch ein, ja, okay, Nutzen. Es wird ja genutzt, genau, ja. Aber der Konsum auch, wie es früher, also das ist natürlich auch ein Lieferant für Seile und für Kleidung war. Also da wird ein riesig großes Themenfeld so aufgespannt, es geht irgendwie von dem Anbau, auch vor allen Dingen in historischer Perspektive, über das ganze Politische, ne? Vor allen Dingen so ein bisschen, was Deutschland anbelangt, BRD zentriert. Genau. Aufklärung mit dabei, natürlich, also so rechtliche Geschichten in dem Fall auch. Hanfpolitik, genau. Du hast es gerade angesprochen. Ja. Ne? Wer darf überhaupt Hanf anbauen und wie dann und so? Genau. Es geht um Hanf und Rauchen in der Kunst. Mhm. Ja, okay, das war aber ganz wenig dann. Ach so, du meinst das? Große Raum mit diesen, mit der, wie heißt es, nicht Gelsenkirchener Hängung, sondern Petersburger Hängung, mit den ganzen Leuten, die da am Rauchen waren, ihre Pfeifchen. Ja, das fand ich cool. Es geht um Hanf in anderen Kulturen. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich einfach sehr weit gefächert. Ja. Manchmal habe ich so ein bisschen die Struktur, also die Themenstruktur, so ein bisschen aus den Augen verloren in der Ausstellung, obwohl halt immer man immer Schilder quasi sieht. Das fand ich lustig. Raum 1, Raum 2, ja, genau. Raum 3 und dann, ne, was dann da so abgehandelt wird. Ja, das fand ich irgendwie ganz lustig. Es hilft bei der Orientierung natürlich so ein bisschen, aber immer, also da stand da nicht einfach nur oben, was weiß ich, Hanf als Dämmmittel oder so, sondern es stand immer da Raum 4, Hanf als Dämmmittel. Fand ich irgendwie ganz, ganz putzig, das so zu benennen. Aber es war wie so ein Buch und das blättert man durch, es hat halt so Kapitel. Und also Stichwort putzig, da war ganz schön viel putzig. Ja, also von Anfang an, ihr müsst euch das vorstellen, also es gab wahnsinnig viele Arten von Objekten. Welche, die in Vitrinen waren, winzig kleine bis zu große, die man anfassen konnte, weiß nicht, ob man es durfte. Und natürlich ganz viel Flachware, also ganz viele kleine Zeitungsausschnitte, Fotos, auch Originale, Bücher, Gemälde. Kopien. Ja. Und manche Vitrinen waren so süß eingerichtet, so müsst ihr euch vorstellen, irgendwie, also ich habe mir vorgestellt, es war wie so eine, jemand hat eine ganz große Sammlung oder es kommt auch immer mal wieder was dazu. Und dann stecken wir es einfach nochmal rein in die Vitrine und dann drucken wir so ein kleines Schild aus und dann knicken wir das und dann stellen wir das auf das Objekt drauf, manchmal auch daneben, manchmal rutscht das Schild dann so ein bisschen über das andere Objekt drüber. Und es war so ein bisschen so wie manche Vitrinen oder eigentlich alle Vitrinen im Museum der Dinge, nur dass man die Vitrine nochmal so durchgerüttelt hat. Und dann wurden so die Objektschiller dahingestellt. Genau, aber die Objektschiller, das war so süß. Das war auch so, man merkte auch, dass das ganze Ausstellungskonzept ist nicht einmal gemacht worden und dann machen wir das. Stimmt, sondern das ist so, wirklich so, ich fange mal damit an, ach, und da ist noch was dazugekommen. Bauen wir da noch was hin. Und welche Textschriftart habe ich nochmal benutzt? Ach, weiß ich nicht mehr. Nehme ich mal Times New Roman. Ach, Mist, war Arial. Also es war so wirklich so alles so durcheinander, was auch überhaupt nicht schlimm war, weil es war echt total, dadurch hat es auch so eine Ungezwungenheit einfach und so eine, ich kann mir vorstellen, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn meine Tochter so ein Plakat für die Schule macht, dann hat sie die Aufgabe irgendwie so, keine Ahnung, was über Schweinswale zu machen oder so und dann druckt sie alles mögliche aus so einem Wikipedia-Artikel oder was auch immer. Kleber drauf und dann alles so schön zusammen und total liebevoll, weil die geben sich auch wahnsinnig Mühe, diese Schüler, und so war das, so kam mir auch jede man kann das nicht sagen, dass nur Vitrine waren. Manchmal waren auch, müsst ihr euch vorstellen, so große Bilderrahmen. Aber wirklich, es sind so Bilderrahmen, die man, also, wenn, wenn ihr zu Hause ein Bild aufhängen wollt, so, dann kauft meinst ihr. Meinst du diese schnell ja, dann geht ihr irgendwo hin, genau, diese, kauft ihr so einen Bilderrahmen, legt das Ding rein, dann kommt diese Schnapper da um die Ecken, genau, weil das zu ist, dann hängt ihr das auf. Also es sind keine, dass das nicht irgendwie auf die Wand aufgebracht nee, oder nee, angemalt und dies. Ja, ja. Nein, das ist halt, ja, ich habe einen Zettel ausgedruckt, den packe ich jetzt in den Rahmen und hänge es an die Wand. Ja, und wenn er halt ein bisschen schief geworden ist, dann ist es halt so. Genau, nur mit dem Unterschied, dass es nicht nur einer gemacht hat, sondern über die Jahre hinweg. Ja, immer mal wieder jemand anders, genau. Also man geht eigentlich durch so eine komplette Collage dadurch. Ja, stimmt. Wir haben da, stimmt, das haben wir auch überlegt. So, und das ist irgendwie das, fand ich, das ist total reizvoll an diesem Museum, weil es halt von der Gestaltung her ist unglaublich unterschiedlich und ja, was ich auch gerade meinte, auch schon so manchmal so ein bisschen abgekrabbelt, ein bisschen fleckig, aber das finde ich eigentlich gar nicht schlimm, das habe ich dem total verziehen, dass da halt auch schon ganz alte Exponate drin sind oder dass da ihm, keine Ahnung, immer so ein Spinnenweben da irgendwie sind, so, weil das hat halt einfach, das trägt halt einfach zum Charme dieser Ausstellung bei. Ja. Das ist eben das. Sie hat wahnsinnig viel Charme, weil es so selbstgemacht ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so, dass sich wirklich jemand Gedanken gemacht hat, er hat das und das möchte er gerne, weil er so einen persönlichen Zugang zu diesen Dingen hat. Das merkt man, finde ich. Bei jeder kleinen Vitrine merkt man, da hat jemand einen persönlichen Zugang zu dem, was jetzt ausgestellt wird. Also nicht wie in großen Museen, ist irgendein Kurator, der hat davon vielleicht mal verstudiert oder was gehört und dann stellt er es halt aus und ist halt super klug und alles stimmt vom Corporate Design. Das hat dann gleich, ja, das ist dann gleich, finde ich, viel mehr Abstand hat das zu mir als Betrachter. Deswegen fand ich das auch wirklich sehr reizvoll, das mal zu sehen. Mhm. So was eher selbst gemacht. Es ist aber, finde ich, es gibt sehr, sehr viel Text. So, also es gibt überall Text zu entdecken, auch so ein bisschen. Text zu entdecken. Ja, es ist wirklich so. Also es ist halt so viel, weil das ja auch in allen möglichen Größen, Farben, sonst was auftaucht. Aber es ist, ich habe dann auch, also vieles auch natürlich einfach gar nicht gelesen, weil es war sehr viel, aber es war auch sehr viel in Englisch, was ich auch gut, also Deutsch-Englisch dann, was ich sehr, sehr, sehr Deutsch-Englisch. Deutsch und Englisch, also das jeweilige Äquivalent. genau, das fand ich auf jeden Fall auch ziemlich cool, dass das mitgedacht worden ist. Da hapert es ja bei anderen Museen oft noch. Ja. Es war nicht überall, ne? Aber es war bei echt? Es war alles auf Englisch? Auch? Ach nee, ja, stimmt, bei dieser einen, bei egal. Diesen, oh ja, egal. Aber insgesamt schon ziemlich viel, das fand ich aber auch gut, richtet sich wahrscheinlich genauer auch an das Publikum, was da eben vorbeikam. Ja. Also irgendwie, als wir da waren, waren ein paar Leute aus Russland, irgendwie sind auch noch kurz reingeschaut, vorne habe ich mitbekommen. Genau, also dementsprechend ist es wahrscheinlich gut, irgendwie da auch zweisprachig zu fahren. Aber wie gesagt, es war insgesamt sehr viel Text und auch, also teilweise sehr lange Texte, aber es war irgendwie wurscht, weil ich hatte nicht das Gefühl, ich werde hier gezwungen, alles zu lesen, und wenn ich das hier im Raum Nummer 2 lese und kommt dann Raum Nummer 5 an, dann verstehe ich das nicht mehr. Ja. Dann dadurch, dass du so Themenräume hast, kannst du sagen, okay, das Thema, das erschließe ich mir eher über die Objekte, was ich da, wir haben mir ganz so Sachen angeschaut, wie irgendwie dieser Hanf bearbeitet worden ist, also als Dämmmaterial zum Beispiel, das fand ich super. Da hingen dann so ganz viele Beispiele dafür an der Wand. Das war, so. Wollen wir da mal kurz bleiben, das war ja so abgefahren. Ne? Also, mit dem Dämmmaterial? Also ich habe da irgendwie sehr viele Sachen gefunden, also ich wusste schon, dass man halt einfach extrem viel aus Hanf herstellen kann. Ne? Das wusste ich irgendwie schon. Ja, weil du so aber, blau ja, bist. Der Jörg ist so schlau. Bei mir ist alles aus Hanf. Mein ganzes Haus ist aus Hanf. Nein, oder darf ich meine Aussage kurz umformulieren? Ich hatte so eine Ahnung. Ich hatte so eine Ahnung, dass man verdammt viel aus Hanf herstellen kann, aber ich wusste nicht, dass es. Hanf hier. Dass es so verdammt viel ist. Also, was stand da? Über 50.000 Produkte sind heutzutage aus Hanf hergestellt. Oder kann man aus Hanf herstellen. Mhm. Und ich meine, da haben wir auch so vorgestanden, also zum Beispiel ging es irgendwie in einer Ecke um die, um Baustoffe. Und so die Frage, das wurde auch so verglichen, es gibt halt irgendwie aus Hanffasern und Kalk und so hergestellte Steine, sage ich jetzt mal dazu. Und die wurden halt so im Vergleich zum Beton irgendwie gesetzt. Und dabei kam dann heraus, dass halt irgendwie diese Hanf, Steine oder Hanfstrukturen halt einfach um einiges effizienter sind als Beton. Sowas halt. Ja, ja, ne? Aber ich frage mich bei diesen ganzen Baugeschichte, weil ich finde Bauen ja echt total, es ist ja super unökologisch. Ne? Da hat sich zum Beispiel die Regierung ausgedacht, wir subventionieren diese Dämmmaterialien. Ja. Alles wird jetzt in dieses Styropor gepackt, was überall rumfliegt. Also ich wohne ja da im Wasser und gehe manchmal paddeln. Und wie viel Styropor ich aus dem Wasser hole von diesem Dämmmaterial, das ist echt unglaublich. Und da fragt man sich, ihr wollt was Effizientes tun, ja, ein Haus dämmen, wieso macht ihr es nicht aus einem Material, was auch nicht die Umwelt zerstört? Ja, ja, weil wenn nachher das Haus abgerissen wird, ist auch die Hälfte aus Plastik und das wird in 100.000 Jahren nicht abgebaut. Ja. Und wenn dann so ein toller Baustoff, der günstig ist wahrscheinlich, der ökologisch ist, weil er, wenn er angebaut wird, auch noch CO2 bindet und pipapo, wir wissen, dass es das alles ganz toll ist, wenn das nicht benutzt wird, nur weil es ein bisschen teurer ist wahrscheinlich als Styroporherstellung, ja. Und wahrscheinlich, weil es auch nicht so viele Leute gibt, die das anbauen dürfen. Ja, also ich meine, das ist schon. Genau. Und also, wenn ich da kurz zwischenfunken darf, also genau, das ist halt was mir, oder anders gesagt, also man begegnet ja Hanf irgendwie in unterschiedlichen Facetten irgendwie im Alltag. Ne? Wir hatten zum Beispiel über, keine Ahnung, das Dämmen, wie heißt es nicht, nee, Isolationsmaterial, Isolationshanf, irgendwie zum Beispiel eine Heizung, ne? Bei mir in der Heizung, irgendwie Thermostat, da guckt halt irgendwie so eine Hanflocke raus. Irgendwie da sieht man das, man sieht es irgendwie heutzutage, keine Ahnung, auch in Bäckereien, irgendwie Hanfbrot ne, und so weiter und so fort. Aber was mir halt nicht so klar wurde, obwohl es wahrscheinlich natürlich thematisiert wurde, irgendwann am Anfang der Ausstellung wurde mal gesagt, in Deutschland, also vor allen Dingen in der Bundesrepublik Deutschland, gab es halt 1981 dieses Verbot oder dieses Gesetz, was halt irgendwie die Nutzung von Hanf in ganz vielen unterschiedlichen Facetten irgendwie verboten hat. Und irgendwie habe ich das nirgendwo gefunden. Warum denn eigentlich? Wie sah denn dieses Gesetz überhaupt aus? Wieso gerade 1981? Jetzt im Museum. Ja, ja, genau. Ne, das ist halt immer. Das ist da ja unterschwellig, wird das da immer mitgeführt, auch wenn irgendwie in der Ausstellung, was weiß ich, über die historische Herkunft der Hanfverarbeitung gesprochen wird und wie sich das alles entwickelt hat. Irgendwann kommt es halt irgendwie zu unserer heutigen Jetztzeit und zur Bundesrepublik und so weiter. Und ja, also die politischen, die gesetzlichen Voraussetzungen dafür, die werden auch hinterher mal irgendwie an so einem großen Schaubild nochmal irgendwie dargestellt mit unglaublich viel Text. Aber was ich nicht mitgenommen habe, war so, wieso wurde das denn 1981 verboten? Also du meinst, dass die Forderung nach diesem Legalized ist die ganze Zeit da, weil die zeigen, ach guck mal, das sind doch so tolle Sachen, die man daraus machen kann, aber man kann es halt nicht anbauen und deswegen ist es, genau. Können wir diese ganzen Produkte gar nicht richtig kaufen. Also und du würdest halt gern wissen, warum man das nicht anbauen kann. Ja, genau, also genau, zum Beispiel. Also ich habe immer gedacht, dieses Hanfverbot, das wäre was gewesen, was quasi nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie etabliert worden ist. Da habe ich jetzt gelernt, okay, das ist aber 1981 erst irgendwie ins Gesetz gekommen. Und da Legalized ist ja irgendwie weiß ich jetzt nicht ganz genau, da lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, sich eher so auf das Konsum von Rauschmittelkonsum irgendwie anbelangt. Aber wieso 1981? Wie ist das irgendwie weitergegangen? Was gibt es da auch irgendwie für Einschränkungen? Martha, du hattest irgendwann mal so ein Faltblatt irgendwie in der Hand, wo dann irgendwie so ganz viele, also eigentlich immer nur gesagt wurde, ich glaube, das war so ein Zitat aus dem Gesetzesblatt oder sowas. Ja, genau, das ne? war so, wer darf das überhaupt anbauen? Ja, genau. Wer darf die Hand anbauen? Das war total crazy, anbauen? Oder? Niemand darf es eigentlich anbauen, das alles ist verboten, das ist verboten und dann muss man, da war auch eine Adresse, wo man das Saatgut bestellen muss und dann muss man dann alle Etiketten aufbewahren und Bauern, die das irgendwie am Rand des Feldes anbauen für diese, damit Vögel eben davon profitieren und Insekten davon profitieren. Diese Randbepflanzung, die müssen vor der Blüte das zerstören und so. Ja, genau. Das ist alles so super. Also eigentlich wird es natürlich, also glaube ich, so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ich kenne mich damit viel zu wenig aus, wird es ja total allen total schwer gemacht, Hanf als Nutzpflanze überhaupt anzubauen. Also ja. Genau. Ich hab das aber so verstanden in der Ausstellung auch, also es gibt so einen Raum, da geht es eben, das war so auch zu diesem Jubiläum, wurde ein bisschen was gezeigt, aber es ging eben auch darum, dieser Hass auf den Hanf, woher kommt das eigentlich? Und dann hat man irgendwie aus den, ich glaube aus den 30er Jahren oder sowas schon, aus den USA so Plakate auch gesehen mit hier irgendwie, Hanf ist das Böse, Hanf ist gefährlich, teilweise irgendein, einer hat eine Spritze irgendwie drauf gehabt und irgendwie mit Hanf, vollkommen absurde Sachen. Und ich meine, dieser Hass auf das Ganze, ich glaube, das kommt ja eben, wie gesagt, vor allem aus den USA, wenn ich das richtig verstanden habe, wo ja auch, wie soll man sagen, wo man eben quasi nach der Prohibition neues Opfer dann auch irgendwann gesucht hat, auf den man sich, das habe ich irgendwo anders, aber das habe ich mal gelernt, nicht in der Ausstellung, wo man eben was Neues dann gesucht hat. Und deswegen hat man den Kampf den Kiffern sozusagen irgendwie aufgebaut. Und deswegen ist es auch heute wohl, auch Medizinern und so, die tun sich heute auch noch schwer, glaube ich, daran zu forschen, weil es immer mit sowas illegal irgendwie im Hinterkopf verbunden wird. Naja, ich weiß nicht, ob sich da Mediziner schwer tun, aber gehen wir jetzt schon sehr in so ein Detail rein. Aber also ich glaube, das ist halt auch die nationalen Gesetzgebungen, die machen da auch einen Riegel vor, ne? Also wo es in Deutschland schon vielleicht ein bisschen, also im europäischen Vergleich gesehen, wo es in Deutschland schon ein bisschen, sagen wir mal, besser möglich ist für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen irgendwie da mit daran zu forschen und Medikamente zu entwickeln, ist zum Beispiel in Frankreich unglaublich unmöglich, weil die Gesetze halt dem extrem entgegenstehen. So, da ist halt noch so richtig Radikalismus angesagt, was die Nutzung oder das Forschen mit Hanf irgendwie anbelangt. Genau. Das hast du jetzt alles aber nicht aus der Ausstellung mitgebracht. Nee, das habe ich tatsächlich auch. Weil das ist zum Beispiel auch aus einer anderen Quelle. Aus so einem Bereich, der mir jetzt noch irgendwie gefehlt hat, was ich jetzt spannend fände, weil, also ist ja die Frage, okay, auf der einen Seite haben wir irgendwie Hanf als tolles Mittel, mit dem man, also so als Werkstoff, mit dem man tolle Sachen machen kann. Was mich interessiert hätte, wäre, wie ist das jetzt mit diesen ganzen so Genpflanzen und so? Wir reden ja da immer drüber, über irgendwelche genveränderten Lebensmittel und so, wo man sich dann fragen könnte, wie. Wir warten jetzt einfach mal kurz, komm mal rum. Nee, wieso? Das hört doch eh keiner. Alles gut. Also mit so genetisch veränderten Pflanzen, Lebensmitteln, da reden wir jetzt irgendwie drüber. Und die Frage ist, kann man das mit Hanf nicht auch machen, dass man eben, also ich weiß, dass das so gezüchtet werden kann, dass irgendwie dieses THC hoch, THC runter, je nachdem, was man halt haben will. Aber gibt es da nicht eine Möglichkeit, das irgendwie einfach CRISPR-Cas, was auch immer, irgendwie da rauszuschießen? Und dann haben wir nur noch geilen Nutzhanf, mit dem wir coole Häuser bauen und Straßen belegen, weil da war auch irgendwie Hanfbeton, was ist das dabei? Ja, genau, aber das war ja auch Thema. Also die unterschiedlichen Züchtungen von Hanf. Ich meine, keine Hanfpflanze, also es gibt halt einfach unterschiedliche Züchtungen, ne, die sich, keine Ahnung, die einen eignen sich dann irgendwie besser für, was weiß ich, das für Seile oder so, fürs Flechten von Seilen oder eben halt für diese Baumodule, andere wiederum, sie sind halt super irgendwie, um sie zu rauchen und so weiter. Also die Welt des Hanfes ist eine sehr diverse. Ja, und das Problem finde ich auch bei dem Ansatz, den du hast, der Nutzhanf, also das, was ja die Forderung auch von dem Verein ist oder auch von den Leuten, die den Hanf legalisieren wollen oder den Hanfanbau eben möglich machen wollen, ist ja auch den Hanf als Medizin zu nutzen. Und da brauchst du nun mal das THC und da brauchst du nun mal auch verlässliche Forschung, wo du sagen kannst, ja. Nee, das stimmt nicht. Das ist auch so eine Urban Legend. Also wenn du Hanf medizinisch nutzen willst, brauchst du nicht diese psychoaktiven Substanzen da drin, sondern das, was heutzutage irgendwie in der Medizin genutzt wird, ist minus dieser Substanzen. Also die spielen da keine Rolle. Ja, und der Typ, der gesagt hat, der kann seine Multiple Sklerose mit 3 oder 8 Joints am Tag oder sowas in den Griff kriegen? Ja, genau, das war so ein, ne, das war so ein Aber der so hat jetzt so ja nicht medizinisch genutzt, der hat ja den ja, doch, der hat normalen THC-Hanf genommen, oder? Ja, ja, genau, der hat sich einfach irgendwie ein paar Spliffs geraucht, irgendwie am Tag. Aber ich meine jetzt das, was, das habe ich tatsächlich in so einer Dokumentation irgendwie im Fernsehen gesehen, was halt irgendwie an der, die aktuelle zeitgenössische Forschung an Medikamenten, was Hanf anbelangt, ist halt ohne das, was bekifft macht, Martha. Jörg hat schon wieder irgendwie heimlich vorher Dokus schon geguckt, so, damit er, so damit rote er wieder, Augen. Ja, damit er wieder ein bisschen mehr weiß, ne? Du willst immer mehr wissen als wir. Ja, immer mehr wissen, immer mehr. Kannst du mal dem Hanfmuseum schreiben, guck dir mal diese Doku an. Übrigens, mir fällt gerade auf, ich bin ein bisschen stolz auf uns, wir haben es bis jetzt vermieden, hier krass viel Kifferwitze zu machen. Wir haben im Vorfeld so viel darüber Mach doch gerade mal einen Kifferwitz. Nee, möchte ich nicht. Ist mir jetzt. Ah. Soll ich den nochmal machen, was ich vorhin gesagt habe? Ja, sag nicht. Ich hab gesagt, wenn ihr, also es gibt einen tollen Shop. Da waren wir auch drin. Das können wir schon mal vorziehen. Es gibt oh ganz. Mann, du hast immer noch einen besseren Witz gemacht. Echt? Ach, ich hab tausend von Witze, aber die kann ich nicht erzählen. Auf jeden Fall, es gibt einen ganz tollen Shop. Da waren wir auch nochmal drin, hatten wir extra aufgeschlossen für uns auch nochmal. Da kam noch auch so ein ganz entspannter Kollege und hat uns da auch ein bisschen beraten, was es da alles so zum Holen gibt. Von Tee bis irgendwelche Anti-Aging und bis Bong-Reiniger gibt's auch. Mr. Bong, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wenn man da einkaufen geht und dann bezahlt man und dann, ob der Mann dann sagt, brauchen Sie noch ein Tütchen? Das ist irgendwie total charmant. Ist total süß, wirklich. Ja, nee, aber das war... Das war auch gut. Aber worüber ich noch sprechen wollte, war, es gab zum Beispiel aber auch einen Raum, da ging es dann auch so ein bisschen um die Kultur des auch des Kiffens und dieses des Nutzens von Hanf. Und zwar nicht nur im Sinne von Baustoff und sonst was, sondern eben auch, wie sich das in der Musik auch widerspiegelt. Das Thema Rastafari war da. Und es das durfte natürlich nicht fehlen. Ja, und es gab zum Beispiel auch im Jazz, ist auch irgendwie wichtig und so, kam vor und da war ganz cool, da waren so kleine QR-Codes dann drauf, auf den riesigen Texttafeln wieder. Ja. Und dann gab es einen YouTube-Link zu der passenden Musik. Das fand ich total cool. Dann standen wir da auch schon rum. Du hast irgendwie... QR-Code, ne? Das abgesehen, ja, ja, so. Ja. Aber ich meine, QR-Code ist irgendwie tot, sagt man, aber da hat das voll funktioniert. Ja. Wäre viel besser, als wenn er die ganze Zeit Musik läuft und alle Leute bekloppt macht. Ja, deswegen, also es wird über den QR-Code wird immer so ein bisschen sich lustig gemacht, aber letztendlich, ich meine, es geht halt irgendwie relativ schnell, ne? Warum ist es so einfach? Ja. Und man hat so schon gleich cooles genau. Dann haben wir uns da ein bisschen Jazz angehört, ne? Und dieses, was war das? So griechische Kiffermusik. Griechische Kiffermusik, amerikanische Kiffermusik. Ich habe so ein bisschen Reggae vermisst. Ja, aber das ist vielleicht aber auch ganz gut. Also ich finde halt, dieses war so Klischee. Ja, dieses Klischee, was ich auch vorher im Kopf hatte, wurde überhaupt nicht bedient und das fand ich voll gut. Also es ist so richtig. Es ist kein Shop mit Museum, es ist ein richtiges Museum, um das mal so wirklich zu sagen. Das fand ich gut und ich meine, es gab auch wirklich, direkt am Anfang gab es auch so einen Bereich, der war mehr so szenografisch auch irgendwie eingerichtet, wie in so einer Handverarbeitungshütte, so wie so, weißt du so. Das fand ich ganz cool. Und generell dieses ganze, dieser Schlauch, durch den wir gegangen sind, sowieso irgendwie ganz interessant, weil das irgendwie mal erst Gefühl ist, eigentlich ein Wohn- oder Wirtschaftsgebäude. Ja, das kann oder gar nicht. So. Das war wie ein Schlauch. Das ist, kein Schlauch, wirklich ist wie halt so eine Wohnung. Eine Abfolge von Zimmern. Von Räumen. Ja, das ist war wirklich wie in so einer Wohnung. Und es war auch sehr wohnlich alles. Also das war wirklich, als ob jemand seine Sammlung da präsentiert in seinen eigenen vier Wänden. Und dann das Lustige war ja auch das Highlight. Da ist wirklich so eine kleine... so eine große Vitrine, wo ganz viele kleine Pflänzchen drin sind. Wie ein Schaufenster eigentlich. Wie ein Schaufenster, genau. Und ist auch schön beleuchtet, weil die Pflanzen brauchen ja auch Licht. Und dahinter ist auch wieder das riesige Logo, ne, vom Hanfmuseum mit dem riesigen Hanfblatt. Und der da, Grow Room. Der Grow Room, genau. Und da war nämlich auch gerade einer, der hat die jedes einzelne Pflänzchen, die waren alle in so Töpfchen, hat er nochmal angehoben, ist denn da auch genug Wasser dran, hat er gegossen, das hat er auch so was Heimeliges. Ja, irgendwie. Ja, genau. Die pflegen das richtig gut, kümmern sich darum, das fand ich super. Kann man im Übrigen, kann man sich den Grow Room auch im Internet anschauen, da ist eine Livecam? Ja, die ultimative Lösung für alle eure Probleme ist entweder A, QR-Code oder B, Webcam. Wie cool, das wusste ich nicht, echt? Ja, du kannst den Pflanzen beim Wachsen zu Da wirst du bestimmt auch sehr relaxed bei. Ja, ich gucke mir das jeden Abend an. Deswegen bist du so entspannt. Ja, ich bin super entspannt. Genau, genau, und ja, hatten wir ja schon angesprochen, also diese ganze, also neben den ganzen Nutzungsformen irgendwie von Hanf war natürlich auch irgendwie die das Konsumieren von Senf. Und da fand ich diesen letzten Raum total cool, hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen, also diese, oder hatte ich kurz angekündigt, diese ganzen vielen Gemälde, die sie da hingehangen haben, wo eigentlich auf jedem Gemälde ein rauchender Mann zu sehen war. Also mit immer nur Männer? Hauptsächlich Männer. Die meisten waren Männer. Und immer mit so einem Pfeifchen. Und die hatten ja auch mehrere Vitrinen mit so echt abgefahrenen Pfeifen. Ne? Also so jetzt nicht irgendwelche Bongs, sondern, obwohl sie die auch hatten, sondern eben halt so ganz fein ziselierte, aus Holz und Meerschaum gemachten Pfeifen, die halt irgendwie echt so, keine Ahnung, ganz lang und dünn waren oder irgendwie so ganz klein nur. So. Eine war aus einem Tomahawk. Also ein Tomahawk und dann. Echt? Ah, die habe ich nicht gesehen. Hast du doch gesagt. Hast ja, die waren aber die waren im Nebenraum tatsächlich. Das war so wie so ein Tomahawk, also wie so ein Beil halt. Beil. Irgendwie so ein nordamerikanisches Kriegsbeil, wo man dann irgendwie auch drin rauchen konnte. Ziemlich verrückt, das Zeug. Ja. Da kann man gleich nach dem Krieg die Friedenspfeife rauchen. Ja, genau. Ist doch gar nicht so schlecht. Und das fand ich halt auch sehr, also ich als Raucher, ne, fand ich auch einfach sehr interessant, weil es dann mal so ein bisschen die Kulturgeschichte des Rauchens auch noch, also nur mal so getriggert hat. So, ne? Bei allem Negativen, was man mit dem Rauchen verbinden kann, aber hat halt einfach irgendwie seinen Platz in der Menschheitsgeschichte. Aber sag mal, fandet ihr das alles zu positiv? Also weil es klar, es ist ein Verein, der möchte sich dafür, setzt sich dafür ein. Ich habe auch die Petition unterschrieben natürlich am Ende und alles Mögliche. Aber fandet ihr das eine zu positive Darstellung? Du meinst so eine so einseitig? Ja, das, was ich auch nicht gefunden habe. Greenwashing. das mag es vielleicht auch geben, aber ich habe es vielleicht auch nicht gesehen. Halt so eine, du meinst so eine Auseinandersetzung mit den Argumenten der Gegenseite. Genau, also irgendwie, ich weiß nicht, alles Mögliche, es wurden auch Argumente der Gegenseite genannt. Zum Beispiel hatte ich einen Text gelesen, da ging es um, dass Forscher haben mal behauptet, der Testosteronspiegel des Mannes würde beim Kiffen oder bei Dauerkiffern irgendwie sinken und deswegen auch die Spermienproduktion oder sowas. Mhm. Und diese Aussage wurde dann aber mit einer anderen Studie gleich wieder widerlegt. Ja, okay. Und da habe ich mich halt gefragt, will man nur solche Dinge zeigen, die eigentlich widerlegt werden können, oder setzt man sich neutral mit dem Thema auseinander? Und ich weiß nicht, ob das natürlich der Ort ist, gemacht werden kann. Es ist kein öffentliches Museum in dem Sinne, es ist ein Museum von einem Verein. Genau. Und die haben natürlich irgendwie eine Botschaft und das dementsprechend finde ich das auch durchaus legitim, hier eine eigene Sicht zu haben. Was mich eher dabei stört, genau bei dem Text, den du gerade angesprochen hast, dann sind eher so Redewendungen drin wie, naja, man weiß ja, dass auch bei Wissenschaftlern die Art und Weise, wie sie erzogen wurden und was sie dabei gelernt haben, dass sich das dann auch in ihren Forschungsarbeiten widerspiegelt. Und das sind halt so Sätze wie, man weiß ja, es ist ja so, das ist mir dann doch irgendwie zu plump. Ich finde genau das eigentlich schon ganz richtig, dann zu sagen, wir sehen das aber so und so, oder schaut euch doch mal die Studie an. Ich finde, man muss nicht immer in so einen, also in Deutschland he said, she said Journalismus irgendwie, so, es muss zu jedem Argument auch ein Gegenargument geben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum irgendwie die AfD überall eingeladen wird zu irgendwelchen Diskussionsrunden, damit auch irgendein Nazi was sagen kann. So, aber ich finde, muss halt nicht. Also man muss sich nicht jede Meinung anhören. So. Ja. Und insofern finde ich das eigentlich okay, wenn die sagen, nee, wir sehen das halt anders und so sieht's aus. Ja. Nee, das finde ich, das habe ich auch gar nicht, ich verlange das auch gar nicht so. Also es ist total legitim, dass ein Verein so eine Botschaft vermitteln will, und das machen sie auf eine sehr nette Art und Weise. Es ist jetzt nichts, dass ich mich total gebrainwashed gefühlt habe oder dass ich gedacht habe, ja klar, ich mache jetzt hier eure Propaganda mit und gehe zur nächsten Hanfparade mit und ich lasse mir jetzt Dreadlocks wachsen oder was auch immer oder fange auch immer an zu kiffen. Es gab auch Hanfparade-T-Shirts zum Gucken übrigens. Ja. Zum Gucken, ja, aber das brauche ich gar nicht. Dafür war das einfach viel zu relaxed. Nee, eben, und das ist ja auch gar nicht, das muss ja auch gar nicht sein. Es ist ja auch wichtig, dass man, dass es seriös sozusagen bleibt. Aber was ich mich halt frage, deswegen habe ich euch gefragt, ob es überhaupt wichtig ist, eine kritische Stimme zu haben. Also zum Beispiel diese Sache mit 81, warum wurde es überhaupt verboten? Mhm. Schießen sie sich dann ins eigene Knie oder machen sie dann zu viel Spielraum für Diskussionen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, kommt eine Schulklasse hin. Ja. Und ich finde, mit einer Schulklasse ist es total wichtig, unterschiedliche Positionen zu diskutieren. Und aber die Entschuldigung. Vielleicht haben sie dann auch irgendwelche Vorbereitungen, also vielleicht hat die Schulklasse dann irgendwelche Vorbereitungen getroffen, auch wenn das eben nur ein, keine Ahnung, Abifahrt ist oder so oder ein Spaßausflug. Vorbereitung getroffen. Nicht, dass hier Exkursion zum Girlie. Genau. So, Girlie aber ich denke schon, dass es nicht unbedingt negativ ist, wenn man Diskussionsgrundlagen hat, auch dagegen. Also ja, das stimmt. Aber ich meine, du hast es gerade die Schulklasse erwähnt. Ne? Also ich meine, da muss man auch nochmal sagen, die geht da ja natürlich komplett anders durch als wir jetzt. Wir haben uns einfach diese Ausstellung angeschaut. Aber wenn die Schulklasse da reingegangen ist, dann wird die da halt auch wahrscheinlich geführt reingegangen sein. Also da wird es wahrscheinlich auch irgendjemand gegeben haben, der gesagt hat, hier das und das und das und das und das und das. Also den Blick auch irgendwo hin gerichtet haben. So, ne? Das muss auch. Ich meine, wir waren jetzt eine gute Stunde drin, würde ich sagen, sowas. Ja, ne? Genau. Ich glaube, wenn du eine normale Schulklasse in normalem Schulklassentempo ungefähr da durchmarodieren lässt, dann sind die 10 Minuten da wieder raus. Ja, genau. Also da kannst du echt von ausgehen. Ja. Insofern, ich fände das, glaube ich, cool, mit einer Schulklasse da reinzugehen, aber dann hat natürlich irgendwie jemand vom Haus irgendwie da ein bisschen Ahnung hat, weil ich glaube, Ahnung haben die da echt alle wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Leute. Ja. Jetzt müssen wir mal zum Fazit kommen, weil wir haben ja noch Teil 3 vor uns. Echt? Oh Gott. Der dritte Teil, der ist auch riesig groß. Das Fazit vom Hanfmuseum. Soll ich mal anfangen? Ja, oder mach du. Also ich muss ja sagen, ich finde ja kleine Museen immer, immer, immer toller. Süß. Ja, wirklich. ihr wisst ja noch, wie ich gelitten habe, als wir in einem sehr, sehr großen Museum Legendär. Waren. Und das ist so schön, einfach so ein Thema zu haben, da durchzugehen, eine Stunde, dann hat man wirklich alles gesehen oder nicht jeden Text habe ich gelesen, aber man hat alles irgendwie so gesehen, man hat einen sehr schönen Überblick. Ja. Und ich fand es natürlich eben für diese Vereinsarbeit mit den schönen selbstgemachten Vitrinen und dieses eklektische oder collagenhafte, das fand ich total ansprechend und auch das hat mir das Thema total nahe gebracht. Ja. Deswegen, ich bin dann Thumbs up vor Hanfmuseum? Ja, finde das eine schöne Erfahrung. Okay. Soll ich oder willst du? Oder? Ich kann schon erzählen. Ja. Ich fand, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem aber auch in dieser Museum Bug Gruppe. So, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann sein, dass wenn ich, also ich gehe auch ganz gerne mal allein ins Museum, aber ich glaube, dann wäre ich, glaube ich, nach 2 Räumen bei den Texten und so wäre ich frustriert gewesen, hätte gedacht, ich will nicht mehr lesen, das macht keinen Spaß. Aber so hat man, wir standen vor diesen ganzen, weiß ich, für diesen Hanfbauteilen für Häuser und was weiß ich, was es da alles gab. Yeah. Und wir haben so diskutiert und wir dachten alle so, krass, was man alles aus Hanf machen kann. Ist ja verrückt, hast du das gedacht? Und dann diskutiert man, das macht dann irgendwie Spaß. Und ich fand es überraschend, jetzt an mir selbst zu merken, wie ich halt so ganz viele Sachen, wo ich bei großen Häusern sagen würde, sag mal, habt ihr sie noch alle? Wisst ihr nicht, wie man ein Museum macht? das verzeihe ich denen hier komplett, weil ich mir denke, ihr habt einen anderen Ansatz. Ihr habt nicht den Ansatz, wir sind ein Museum, wie machen wir jetzt die Ausstellung, sondern wir haben irgendwie ein Thema und das ist uns wichtig und wir wollen es halt irgendwie ausstellen und wie geht das am besten in einer Art Museum. So, das fand ich irgendwie ganz cool. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist so ein bisschen die Vernetzung zwischen den einzelnen Räumen. Es gibt so die einzelnen, also man hat nur die einzelnen Bereiche, aber was du vorhin auch meintest, man weiß immer nicht so, warum, was hat das eine jetzt für eine Auswirkung auf das andere? Ja. Was hat das Verbot von, dem Anbau, wie wirkt sich das aus auf die Nutzung als Kleidungs, als Stoffmittel, so. Das fände ich noch ganz spannend, aber so ganz generell finde ich es für so ein kleines Museum kann man da echt, also kann man sich da, kriegt man einen ganz neuen Einblick in dieses Thema nochmal. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, genau. Also ich bin da auch rausgegangen und dachte mir, mein Gott, was ist eigentlich nicht mit Hanf möglich? Also weil die Ausstellung eigentlich zeigt, dass extrem viele Sachen mit Hanf möglich sind, um sie zu bauen, um sie, ne, was mitzumachen. Das fand ich auf jeden Fall schon mal super cool. Und mir, ja, ich kann ja ins gleiche Horn stoßen, wie man, glaube ich, so sagt, wie ihr. Nämlich, also mir hat es unglaublich gut gefallen, dass es halt so eine, einfach so eine große Collage, so ein Blätterbuch war, durch das man durchgegangen ist. Irgendwie, wie du es auch gesagt hast, Martha, wo jetzt irgendwie nicht irgendwie so mega Wert auf irgendwie Corporate Identity und hier Schriftgrößen und so und keine Ahnung, Text nur in der und der Höhe, sondern es war halt alles einfach kunterbunt zusammengewürfelt. Das fand ich total lustig und total spannend. Genau, dass es halt irgendwie so diesen Zusammenwürfungscharakter hatte. Und ja, also wenn ich irgendwie was Negatives sagen müsste, dann vielleicht auch so ähnlich wie du, Matthias. Also liebe Leute vom Hanfmuseum, ihr müsst vielleicht, also wenn ihr wollt, geht nochmal über eure wichtigsten Texte so drüber, weil die sind halt echt sehr ausufernd. Und also die sind riesig, das, groß und viel. Das weiß ich auch, das war, was ich vorher noch sagen wollte. Also das war auch was, was uns, glaube ich, allen aufgefallen ist. Wir haben schon kurz drüber gesprochen, Jörg. Es gibt dann so Texte, zum Beispiel so Jazz und Hanf. Ja. Und dann wird halt erstmal über die Hälfte des Textes ist, was ist Jazz? Wo kommt Jazz her? Ja. Und dann kommt irgendwann die Verbindung zum Hanf. Und man denkt sich so, ist cool, dass ihr das erklären wollt, aber das könnt ihr, das setzt das mal voraus. Und wir fangen jetzt beim Thema Hanf an, da wo ihr euch damit befasst. Ja. So. Genau. Ja, also das Lust, ich finde es wirklich lustig, dass wir das jetzt sagen alle, dass wir es so toll fanden, weil einem, sag ich jetzt mal, Museum, etablierten Museum oder auch dem Museum, wo wir arbeiten, würden wir das ja niemals verzeihen und ihr arbeitet in einem Museum? Das ist nicht mehr lang. Oh Mann. Wir müssen eine Petition auch für dich unterschreiben. Genau, die liegt im Hanfmuseum aus. Nee, aber das würden wir keinem Kunstgewerbemuseum oder wem auch immer würden wir das sagen, ja, das habt ihr schön gemacht, sondern es ist wirklich. Es war toll, dass es alles so durcheinander ist. Deswegen finde ich es interessant, was wir so sagen. Genau. Kommen wir nun zum dritten Teil dieser Ausgabe. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Der dritte Teil? Was Jörg machen will, weil kennt ihr nicht den dritten Teil? Nee. Oh, wir haben schon echt lange nicht mehr gepodcastet. Ne? Er hat sich das jetzt ausgedacht. Ja, das ist nein, der dritte Teil, Mann. Wir haben doch also eine Dreiteilung. Jetzt wird gekifft. Genau. Nein, auf der einen Seite gibt es eine Dreifaltigkeit, die wir heute angesprochen haben. Das muss unbedingt einen dritten Teil geben. Ja, wir unterhalten uns über auch so theologische Themen gerne mal. Nein, aber wir haben zwei Eintrittskarten zu verlosen. Ich habe, ja, genau. Während wir aufnehmen, ich habe quasi, momentan ist noch meine Insta-Story auch dazu aktiv, tatsächlich. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Du willst deinen Instagram-Account noch promoten? Da habe ich gar nichts. At Massive Museum ist der, glaube ich. Ja, ich wollte eher darauf hinweisen, dass ich von den lieben Leuten von Time Ride Berlin. Ja, da war man nämlich. Genau, noch keine Reaktion bekommen habe. Skandal. Schweine. Ja, so. Ja. Trotzdem verlosen wir eure. Time Ride Berlin. Komischen Karten. Ihr seid Schweine. Nein, das stimmt gar nicht, weil die haben uns eingeladen. Das war ziemlich cool. Ja, das war super. Und wir wollten eigentlich alle hin, aber dann ist Martha ganz klitsche nass geworden vom vielen Regen. Und dann sind nur Matthias und ich hingefahren. Und was ist Time Ride? Time Ride ist so ein Ding in der Nähe von. Das ist auch eine Touri-Falle. Ist auch eine Touri. Nein, es ist in einer Region, die von Touri-Fallen nur so wimmelt. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Ding in der Nähe vom Checkpoint Charlie. Und was kann man da machen? Man geht da rein. Und der Kern dieses ganzen Dings ist, dass man sich in einen Bus setzt. Und man kriegt eine VR-Brille auf und dann fährt man der Bus fährt nicht. Dann fährt man Also wird sonst viel zu kompliziert. Der Bus, mit dem Bus fährt man dann. Der Bus fährt nicht. Leute, mit dem Bus fährt man dann. Der Bus fährt nicht. Er hat es nicht geschnallt mit der VR. Nee. Doch, ich habe das schon gedacht, das wäre echt. Okay, dann erklärst du, Matthias. Also wir waren bei Time Life Berlin, ich fange mal ganz vorne an. Und das ist ziemlich cool. Also deren Geschichte ist, deren Idee ist, die machen ziemlich coole VR-Experiences. Ja. Und zwar in dem Fall geht es um das Thema geteilte Berlin, Mitte der 80er. Und man kriegt erst eine kleine Einführung, ein paar Videos, man lernt Zeitzeugen kennen, auf so auch Videos, interaktiver Kram. Und dann geht mal in einen Raum, der eingerichtet ist wie ein Bus. Das ist kein echter Bus, aber es sieht so aus. Und so historisch sitzt, dann setzt man sich drauf und man macht eine VR-Zeitreise durch das geteilte Berlin, fährt in die DDR am Checkpoint Charlie vorbei und so. Das ist ziemlich cool. Da haben wir, ich hatte sehr viel Spaß, als wir da waren. Das Ganze dauert ungefähr eine Stunde übrigens. Genau. Aber die Reisezeit, also die VR-Zeit ist nicht so lang, ne? Nee, VR-Zeit. Nee, das sind ja drei Teile, also einmal so, es ist so eine Art Mauernachbau, wo man steht, da wird man auch so geteilt, das ist ziemlich cool, mit Videos. Geteilt, über die Geschichte. Das ist aber ziemlich ganz aus. Ja, das ist wie bei den Ehrlich Brothers, da wird einmal halbiert. Nee, genau, und dann kommen halt nochmal diese Zeitzeugengeschichten und dann kommt eben noch diese Zeitreise und das ist war cool. Ja, ist halt VR, da hat jeder eine andere Meinung zu. Ich fand's schon ganz schön auch, kann man auf jeden Fall hingehen, aber so, wenn wir jetzt über VR allgemein reden, denke ich immer so, gern. Aber das ist auf jeden Fall, da kann man irgendwie hingehen. Und wir haben da zwei schöne Eintrittskarten und der oder diejenige, die sich ja als erstes bei uns meldet, sei es über Twitter oder über unser Kontaktformular über die Webseite oder bei Post genau, oder Fax, oder Brieftaube, kriegt diese beiden Karten. Genau. Ansonsten, ich gucke nochmal ganz. Hast du nicht noch ein Ticket, noch ein anderes Ticket loszuwerden? Achso, wir haben noch ein anderes Ticket. Ja. Und der zweite, der sich meldet. Ja, genau. Das ist leider beim letzten Mal nicht weggegangen. Ich habe immer noch diese Eintrittskarte für das deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven, was ein hervorragendes Museum ist. Ja, da gilt das Gleiche. Also meldet euch, wenn ihr da reingehen wollt und der oder die Erste bekommt diese Karte zugeschickt. Genau. Per sagt uns halt, welche Tickets ihr wollt. Ihr gebt uns alle eure Daten. Und genau. Dann wir machen dann irgendwo bringen wir die persönlich vorbei. Wir machen großen Aushang. Genau. Dann ist vielleicht noch kurz anzukündigen, dass wir aber auch nur so anzuteasern eigentlich, dass wir in allernächster Zukunft wahrscheinlich die Grenzen Berlins überschreiten werden. Sagen wir noch nicht wohin, oder? Oh, nee. Nein, natürlich nicht. Das sagen wir nicht, aber wir gehen auf Klassenfahrt. Ja, auf Klassenfahrt. Ja. Der kleine Museumkäfer, der flattert mal woanders hin. Das heißt aber auch für euch da draußen, wenn ihr vielleicht ein Museum habt, wo ihr sagt, die drei Nasen, die kann ich ja gerade noch gebrauchen. Wenn ihr ein Museum dann, besitzt. Genau, wenn ihr Inhaber eines Museums seid, sei es auch ohne Hanf, wir kommen auch gern vorbei. Ja. Oder wenn ihr der Inhaber von, genau. Was wolltest du sagen? Nee, ist ja gut. Das schneidest du bitte wieder raus. Mach ich ganz bestimmt nicht. Genau, und jetzt kommt noch der Werbeblock, Matthias. Da bist du wieder derjenige, der ach so, ja. Hier sein. Genau, also ihr findet uns Esprit verbreiten darf. Esprit, da haben wir da noch einen guten Plaisir. Ihr Avec findet Plaisir. Uns überall, weil ihr wollt jetzt bestimmt wissen, wo ihr diese tollen Karten gewinnen könnt, wo ihr euch da rumdingeln müsst. Das eine ist natürlich auf museumbug.net. Das ist unsere Webseite, da findet ihr auch alle Net Folgen mit nochmal. Doppel-T. Genau, museumbug.met. Genau, da hat unser lieber Jörg, der ist ja quasi unser Met-Igel, der hat da alle Infos irgendwie hinterlegt. Das ist ziemlich cool tatsächlich, weil wir haben ganz tolle Shownotes auch zu jeder Folge, wo ihr nochmal zu dem ganzen Kram, den wir gerade erzählt haben, auch die passenden Links findet. Genau, das gibt's da, falls der Jörg das nochmal macht. Und ansonsten bei Twitter unter museumbugcast, da findet ihr uns, da erzählen wir auch immer mal, wo wir uns rumtreiben, was wir cool finden. Wir teilen da auch Sachen von anderen Museen, die wir spannend finden. Also, wir sind quasi überall da, wo ihr nicht seid. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das war jetzt die 9. Ausgabe des lauschigen Museum-Podcasts Museum Bug. Mit mir, Jörg. Mir, Matthias. Und mir, Martha. Liebe Leute, kommt gut ins neue Jahr, habt ein schönes Weihnachten. Bleibt entspannt. Bleibt entspannt und wir hören uns in alter Form im Januar wieder, im neuen Jahrzehnt in den goldenen 20ern. Ja, ach, das wird geil. Ja, deswegen habe ich meine Frisur auch schon so, ja. Ich habe so eine Wechselfrisur, das kann man auch hier so ausmachen, dann hat man so neckige 20er Jahre. Jetzt musst du nur noch zum Charleston-Tanzkurs gehen. Genau, da verlosen wir dann nächstes Mal die Tickets. Bis dann. Tschüss. Tschüss.